Lektion 9, Übung 12. Ach ja, der Schulze. Ist etwas nicht in Ordnung mit Herrn Schulze? Nein, nein. So kann man das nicht sagen, aber... Was aber? Tja, wie soll ich sagen? Der Schulze ist immer so... so korrekt. Ja, sehr korrekt. Das muss ich sagen. Vielleicht zu korrekt. Kann man zu korrekt sein? Ist Ihnen unkorrekt lieber? Nein, aber er ist so höflich, so pünktlich, so genau. Ja, so ist er. Und was gefällt Ihnen daran nicht? Ich weiß auch nicht. Aber das ist alles ein wenig zu viel. Etwas zu korrekt, zu höflich und so. Ich finde, Herr Pernau, man ist nie korrekt genug und nie höflich genug und selten zu genau. Ja, aber das ist doch nicht normal. Wissen Sie, der Schulze, der ist mir nicht spontan genug. Er kann doch auch mal ein wenig unpünktlich sein, so wie Sie. Bin ich unpünktlich? Nein, na ja, unpünktlich nicht, aber Sie sind nicht immer so ganz pünktlich, oder? Natürlich nicht. Leider. Aber Sie wissen ja, Herr Pernau, das ist mein Problem. Zum Beispiel das Angebot an Firma Ludewig. Das Angebot ist immer noch nicht fertig. Was? Das Angebot an Ludewig ist nicht fertig? Hat Firma Ludewig das Angebot immer noch nicht? Nein. Frau Molitor, das ist aber nicht in Ordnung. Ja, ich weiß, es tut mir wirklich leid, aber... Was heißt hier aber? Wo ist der Schulze? Herr Schulze? Herr Schulze! Ja, bitte? Frau Molitor sagt, das Angebot an Firma Ludewig ist immer noch nicht fertig. Herr Schulze, bitte. Ja, ja, schon gut. Um Punkt 16 Uhr ist das Angebot bei Firma Ludewig. Ist das alles? Die Sache ist ja dringend. Ja, das ist schon alles. Vielen Dank, lieber Herr Schulze. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Frau Molitor, Herr Pernau. Tja, Frau Molitor, der Schulze.